Im Leben gab es oftmals trübe Stunden, oft tat uns Not und Elend schwer gedrückt. Doch haben wir in Gott stets Trost gefunden, denn Hoffnung und Vertrauen das Herz erquickt. Die Hoffnung ist ein Licht in dunkler Nacht. Die Hoffnung hat den Himmel uns gebracht. Sie täuscht uns nie, wie groß die Not auch ist. Denn unsere Hoffnung ist in Jesus Christ. Denn unsere Hoffnung ist in Jesus Christ. Die Welt erschüttern Elend, Leid und Schmerzen, und Tränen fließen, wie man kaum mehr misst. Doch Hoffnung gab uns Gott in unsere Herzen, durch unseren Herrn und Heiland, Jesus Christ. Die Hoffnung ist ein Licht in dunkler Nacht. Die Hoffnung hat den Himmel uns gebracht. Sie täuscht uns nie, wie groß die Not auch ist. Denn unsere Hoffnung ist in Jesus Christ. Denn unsere Hoffnung ist in Jesus Christ. Wir altern wie auch alles sonst auf Erden. Voll Unruhe ist der Menschen Lebensfrist. Doch Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, denn unsere Hoffnung Licht ist Jesus Christ. Die Hoffnung ist ein Licht in dunkler Nacht. Die Hoffnung hat den Himmel uns gebracht. Sie täuscht uns nie, wie groß die Not auch ist. Denn unsere Hoffnung ist in Jesus Christ. Denn unsere Hoffnung ist in Jesus Christ.